0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich will da raus. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einer Lebenssituation sind, in der sie eigentlich gar nicht mehr sein wollen, die vielleicht sogar unerträglich ist für die Person. Ich will da raus. Zum Beispiel aus einer schlimmen Ehe, aus einer schlimmen Familie, aus einer Sekte, aus der Prostitution, aus der Kriminalität, vielleicht raus aus einem unerträglichen Beruf oder raus aus dem Krankenhaus. Wenn ihr in einer solchen Lage seid und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin zu unserem Thema, ich will da raus, ist Heidi, und der Heidi ist 55. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Domian. Heidi, wo willst du raus? Ja, alles nicht dabei, was du aufgezählt hast, und trotzdem ein tiefes Loch. Ich will raus aus einer Serie von Krankheiten und einer damit verbundenen, ja, Schmerztherapie mit Morphium, die mich also noch zusätzlich einschränkt. Also raus aus dem schlimmen Kranksein, kann man das so sagen? Ja. Was ist das für eine Serie von Erkrankungen? Vielleicht sagst du mal in Stichworten, was dich da malträtiert. Also ich habe ganz schlimmes Rheuma mit ganz schlimmen Gelenkveränderungen, also Arthrose, habe fast überall schon künstliche Gelenke drin, habe eine Osteoporose, also sehr viele spontane Brüche dabei. Und wo hast du schon überall neue Gelenke? Außer am linken Kniegelenk und linken Ellenbogengelenk eigentlich schon überall. Was heißt überall? Auch in den Händen? Nein, den Händen noch nicht, nein. Aber das letzte ist jetzt rechter Ellenbogen, rechte Schulter. Mhm. Also man kann auch ein künstliches Schultergelenk bekommen, das geht auch? Das geht auch, ja. Noch nicht so. Also ganz neu ist eigentlich der Ellenbogen. Mhm. Das gibt's noch nicht so oft. Ja. Gibt es zu diesen Krankheiten, die du gerade jetzt aufgezählt hast, noch etwas, was dich quält? Ja, mich quält natürlich, dass ich durch die nicht nur körperlich eingeschränkt bin durch diese Krankheiten, sondern durch die Medikamente, die notwendig sind, durch die Schmerzen, so physisch und psychisch eingeschränkt bin. Du bist 55 Jahre alt. Wie lange bist du schon mit diesen Krankheiten beschäftigt? Kämpfen tue ich seit ungefähr 1980. Seit 1980 schon? Aber seit Ende 99 bin ich halt zu Hause und berufsunfähig. Das heißt über 20 Jahre, so richtig schlimm. Ja, und es wird eigentlich immer schlimmer. Mhm. Und das ist mein Loch. Ja, wie ist dein körperlicher Zustand in Bezug auf Beweglichkeit? Kannst du das Haus verlassen? Ich kann das Haus verlassen, wenn es mir gut geht. Also wenn es mir besser geht, sag ich mal, mit Rollstuhl oder mit Gehhilfen und mit Begleitung. Aber das ist dann schon nötig. Also irgendeine Hilfe muss dabei sein. Irgendeine Hilfe muss dabei sein. Ja. Und ohne Begleitung geht es auch nicht, weil auch durch die Medikamente halt sehr viel eingeschränkt ist. Mhm. Lebst du alleine? Nein, ich lebe nicht allein. Ich habe einen Lebenspartner. Wie lange schon? Jetzt seit... Also mein Ehemann ist gegangen, als 1999 mir so schlecht ging. Und ist der Ehemann gegangen? Ja. Ah, ja. Und dann war ich halt eine Weile alleine. Ich habe aber allerdings einen Sohn, der ist 30 Jahre, der natürlich auch versucht, mich zu unterstützen, aber der natürlich auch eine eigene Familie hat. Wie hast du deinen neuen Lebenspartner kennengelernt? Über Partnervermittlung. Ah ja, denn das stelle ich mir auch sehr schwer vor, wenn man so eine schwere Erkrankung hat. Ja, dann hält man natürlich erstmal alles so zurück. Also A hat man, genau, glaube ich, gar keine Lust, vielleicht unter Umständen sich auf sowas einzulassen. Und ja, zum man anderen ist aber auch nicht gern allein. Aber also ich bin kein Mensch, der gern allein ist. Ich brauche Leben um mich herum. Wie geht denn dein Partner mit der schweren Erkrankung um? Das ist das Problem. Er hat sich nicht so schlimm vorgestellt. Aber jetzt ist er immerhin doch schon eine ganze Weile bei dir. Ja, er ist eine ganze Weile bei mir und ich versuche auch immer so viel wie möglich zu schauspielern und das zu überspielen oder gut drauf zu sein. Ach so, also ihr wohnt ja in einer Wohnung, so habe ich es verstanden? Wir haben ein Haus gemietet. Mhm. Das heißt, da ist auch noch der seelische Druck, dass du vor ihm, der eigentlich so dein nächster Mensch ist, noch spielen musst, dass es dir gar nicht so schlecht geht, um ihn nicht zu sehr zu belasten. Genau. Wem schüttest du denn da mal ab und zu dein Herz aus? Also ich habe Gott sei Dank erstmal meinen Sohn. Mhm. Der weiß alles. Der weiß alles. Ja, ja. Der kann auch gut damit umgehen, weil er bis vor kurzem auch meine Mutti gepflegt hat, ähnliches Krankheitsbild, ist aber jetzt vor 2 Jahren verstorben und um die hat er sich gekümmert. Und ich habe jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr, dass der Pflegedienst kommt und sich kümmert. Das war auch ein schwerer Weg. Ist dein Freund noch berufstätig? Ja. Ja. Ja. Hast du denn die Sorge, dass aufgrund der Erkrankung und der Belastung, dass diese Beziehung vielleicht sogar kaputt gehen könnte? Wackelt immer. Mhm. Weil ich halt diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann in jeder Beziehung. Ne? Meinst du, dass er wirklich diese Ansprüche hat oder denkst du dir das nur? Setzt du dich ja selbst unter Druck? Nein, ich weiß, dass er diese Ansprüche hat, weil er sehr aktiv ist und auch eigentlich alles gemacht hat, was man so machen kann, von Fallschirmspringen bis hin zum Tauchen. Und er hat auch ein tolles Hobby mit Schlittenhunden. Mhm. Also ein ganz aktiver, vitaler Mann. Ja. Wie alt ist er? Er ist nur 2 Jahre älter als ich. 2 Jahre älter, 57. Wie ist denn das? Ich könnte mir vorstellen, dass du mit deiner Erkrankung und den vielen mehr Medikamenten auch gar keine große Lust auf Sexualität hast. Ist das so? Eben. Und er möchte es aber. Ja gut, er fügt sich jetzt seit einigen Jahren. Mhm. Aber es ist natürlich auch für mich eine Last und eine Schuld, die sich da immer aufbaut. Ja, ja. Also ich bin damit sehr, sehr unglücklich. Und ihr sprecht gar nicht offen darüber? Ich habe Angst, darüber zu sprechen. Eigentlich müsstest du es tun, weil da braut sich ja was zusammen. Ja, ich weiß. Er sagt auch immer, dass das Schlimme ist eigentlich, ich meine, ich bin eigentlich der Part, der viel redet und der auch immer versucht zu reden, aber er kann mit Krankheit und Behinderung nicht so gut umgehen. Seine eigene Mutter hat MS und liegt also auch flach und wird nur noch gepflegt und es ist also auch sowas, was ihn sehr belastet und deswegen kann er natürlich, er hat es auch nicht so erwartet, dass das so schlimm kommt. Ja. Also als wir uns kennengelernt haben, konnte ich sozusagen noch relativ gut gehen. Mhm. Trotzdem, Heidi, auch wenn er das nicht so gut kann, würde ich es an deiner Stelle ansprechen, damit nicht irgendwann ein schrecklicher, überraschender Knall passiert und du vor vollendete Tatsachen gestellt wirst. Vielleicht ist es reinigend, vielleicht ist es auch ein bisschen entlastend für dich, das mal also auszusprechen und mal sehen, wie er darauf reagiert. Wir sprechen schon öfters mal über solche Themen, aber dieses Thema ist eben seit einiger Zeit tabu und er sagt dann auch immer, wenn ich das anspreche, so ungefähr hätte sich ja früher ausgetobt und Sex ist nicht alles im Leben. Also er schiebt es erstmal zur Seite. Aber ich weiß, dass er es vermisst und ich meine, er hat ja auch Angst, mich überhaupt zu berühren. Es tut ja alles weh. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich glaube, wenn man diese Erkrankung nicht hat, kann man sich das wirklich nicht vorstellen, nicht wirklich vorstellen. Man kann es erahnen. Das, was du gerade erzählt hast, dass einem da wirklich alles wehtut, an jeder Ecke und jede Bewegung, weil alles ist, sind Muskeln und Knochen und Gelenke. Und ja. Nochmal eine Frage zu den Schmerzmitteln. Wie hoch dosiert sind diese Sachen, die du täglich einnehmen musst? Ja, ich muss Morphium nehmen. Mhm. Und das ist halt so, wenn ich kriege die Schmerzen nur so in den Griff, wenn ich richtig hochdosiert Morphium nehme. Und dann bin ich halt den ganzen Tag auch schläfrig und auch geistig nicht mehr fit. Und das Nächste, was mich sehr hart trifft, also es ist zum Beispiel nicht möglich, dass ich eine Zeitung lese, ohne mich richtig, ich verstehe das nicht mehr. Ich erfasse den Sinn nicht. Oder ich schlafe ein. Verstehe. Das heißt, da bleibt nur noch Fernsehen oder Radio hören übrig. Fernsehen, ja, Radio hören. Mhm. Hör-CDs habe ich jetzt angefangen, weil ich einfach auch mal ein Buch brauche. Gibt es denn eine Hoffnung, dass ich etwas noch verbessern könnte? Nein. Nein. Es ist einfach so, dass im Jahr meistens so ein bis zwei bis drei OPs kommen. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja. Pro Jahr. Ja, ungefähr. Also OPs wären dann, dass die Gelenke ausgetauscht werden. Zum Beispiel, ja. Oder es kommen natürlich auch mal Sachen, dass mal die Niere nicht funktioniert. Mhm. Oder ja, dass eben auch aufgrund der Schmerzen meine stationäre Aufnahme erfolgt. Mhm. Weil da wird auch immer nach Alternativen gesucht. Mhm. Oder es wird mal umgestellt. Also ich glaube, jetzt kann das jeder sich vorstellen, in was für einer bedrückenden Situation du bist. Und es geht also auch schon mit Urlaub los. Also jeder Mensch, der arbeitet, hat ja mal Urlaub und möchte den Urlaub vielleicht auch aktiv verbringen. Man möchte diesen Urlaub halt nicht ohne mich verbringen. Mhm. Und also du fährst dann schon mit? Naja, es ist bisher nicht oft zu Urlaub gekommen. Ja. Also in der Zeit, seitdem wir uns kennen, im Prinzip erst zweimal. Einmal wirklich so, wie man Urlaub machen wollte. Also, da waren wir mal in Bayern und das war auch sehr schön, aber im Prinzip musste er ja auch seine Touren alleine machen. Mhm. Und ich stelle es mir auch anstrengend für dich vor, wenn du dann in einer fremden Umgebung bist, in einem Hotel. Und genau, also schon alleine so eine Umstellung vom Rhythmus her ist auch für mich schwierig. Eine fremde Umgebung ist schwierig. Autofahren, lange Zeit, also alles sind alles belastende Faktoren. Ja, absolut. Also ich denke so, dass das Wichtigste für dich ist, du hast deinen Sohn als Gesprächspartner. Ja, ich habe auch eine Freundin jetzt, die mir seit einem guten Jahr jetzt, also die mir hilft, die auch hier gleich in der Nachbarschaft wohnt und eigentlich jeden Tag für mich da ist, da war mein Mann erst sehr eifersüchtig. Wäre ein therapeutischer Beistand für dich auch vielleicht käme der in Frage? Also ich habe auch schon sehr viele Psychotherapien gemacht. Mhm. Letztlich ist das auch so, dass man dann gerade mit den Gruppenmitgliedern, da sind ja auch Schmerzpatienten zum Beispiel dabei, ins Gespräch kommt und das war auch immer sehr schön, aber es ist mir nicht mehr möglich, dorthin zu kommen. Ich verstehe. Also jetzt außerhalb. Also es war in der Stadt gewesen, aber und dann meistens auch in den Abendstunden. Und Heidi, dann ist dir klar, dass wir dir keine große Hilfe geben können. Nein, aber du wolltest es mal erzählen. Ich wollte es erzählen und ich finde eure Sendung toll und ich verfolge das schon seit vielen Jahren. Mhm. Ich hätte schon eher mal anrufen können, aber ich konnte dem immer nichts dazugeben. Ja, aber das war ja ein klarer Beitrag zu unserem heutigen Thema. Aber ich dachte jetzt, das ist halt ein Loch, aus dem ich eigentlich raus will. Mhm. Verständlicherweise und ich kann dir nur wünschen, dass du Kraft behältst. Ich weiß wie und alles, was ich anpacke. Ich meine, ich habe mir auch Hobbys gesucht, ich fotografiere, ich habe gemalt, malen, wenn der rechte Arm gelähmt ist, beziehungsweise wenn die Motorik nicht mehr funktioniert. Ist natürlich alles schwierig. Kacke, alles schwierig, ja. Heidi, dennoch rufen wir dich jetzt nochmal zurück. Das heißt, mein Psychologe ruft dich zurück. Vielleicht, er hat das Gespräch jetzt mitgehört, vielleicht hat er doch noch eine Idee, die dir ein bisschen helfen kann oder ein bisschen zur Seite stehen kann. Das ist lieb. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, ich freue mich auch. Und wünsche dir von ganzem Herzen Kraft und alles Gute und dass diese Erkrankung zumindest nicht so schnell voranschreitet. Das wünsche ich dir sehr. Dankeschön und macht weiter so. Sehr gerne, Heidi. Auf Wiederhören, Heidi. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt »Ich will da raus«. Wer von euch ist in einer Lebenssituation, aus der ihr eigentlich gar nicht, aus der ihr raus wollt, aus der ihr sagt, da möchte ich raus und das ist nicht mein Ding und ich leide und ich halte es gar nicht mehr aus. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Helmut ist 55. Hallo Helmut. Ja, hallo. Ja. Grüß dich, Domian. Ich bin 56 inzwischen. Ja. Ich rufe aus Portugal an. Ah. Ich bin vor 12 Jahren dorthin gezogen, habe Deutschland verlassen, war aus gesundheitlichen Gründen früh verrentet und habe eine Liebe in Portugal gefunden. Wir hatten mal ganz kurz 99 schon mal miteinander geredet. Da habe ich eine internationale Kontaktanzeige aufgegeben und hatte sehr viel Resonanz bekommen und habe deswegen auch mit dir darüber geredet. Ja. Wo lebst du denn in Portugal? Bitte? Wo lebst du denn im Portugal? Im Norden. Also die Leute denken immer von Portugal Süden, warm, herrlich. Nein, ich lebe im Norden, in der Nähe von Porto, aber mehr im Landesinneren. Sehr kalt, regnerisch im Augenblick und schlecht isolierte Häuser, wo sich Schimmel bildet und also keine gute Lebenssituation. Also zumindest im Winter ist es nicht sehr, sehr angenehm dort. Im Winter ist es nicht so angenehm, im Sommer aber umgekehrt auch nicht, weil es dann auch wieder zu heiß ist wegen der Isolierung. Heißt das für mich jetzt, dass, da du dich heute zu diesem Thema äußerst, ich will raus aus Portugal? Ja und nein, ja. Entweder raus aus Portugal oder raus, auf jeden Fall raus aus der Beziehung, in der ich jetzt lebe. In der du ja jetzt dann schon sehr lange lebst. In der ich jetzt schon sehr lange lebe. Ja. Die Planung war ursprünglich gewesen, uns hier eine neue Existenz aufzubauen, aber da ist einiges behördenmäßig schiefgelaufen. Was wolltet ihr denn dort aufbauen? Ich hatte durch meinen Hausverkauf genug Geld gehabt, um eine Farm zu kaufen. Dort wollten wir ein Haus bauen, um dort zu leben. Aber dann gab es Probleme mit der Baugenehmigung. Dann gab es auch Probleme, dass meine Frühverrentung, die zunächst befristet war, nicht verlängert wurde. Das heißt, es gab Geldprobleme. Dann gab es das Problem, meine Frau wurde krank. Leider sehr krank und es wird immer schlimmer mit ihr. Deine Frau ist Portugiesin? Meine Frau ist Portugiesin, ja. Warum willst du, also okay, das hat jetzt nicht geklappt mit dem Aufbau einer neuen Existenz. Das hat geklappt und wir leben jetzt halt in einem Mietshaus in anderen Umständen. Seid ihr arme Leute? Was heißt arm? Ja, ich kriege eine bescheidene Rente. Und meine Frau, die eben auch jetzt leider sehr krank ist, ist zwar noch nicht verrentet, kriegt aber auch nicht ihr volles Gehalt, sodass wir nicht allzu viel zum Leben haben und das Geld hinten und vorne nicht reicht. Warum willst du aus dieser Beziehung raus? Aus der Beziehung raus, weil es mit meiner Frau überhaupt nicht mehr läuft. Da passiert gar nichts mehr. Das hat jetzt nichts mit ihrer Krankheit zu tun, sondern vor allem auch deswegen. Welche Erkrankung hat sie, wenn du es uns kurz sagst? Sie hat Sarkoidose. Was ist das? Da war vor ein paar Tagen auch schon mal jemand da, der Sarkoidose hatte, eine Frau. Da bilden sich in der Lunge so Knötchen und das kann auch andere Organe betreffen. Und der Allgemeinzustand ist dann eben... man ist nicht mehr voll wirkungsfähig. Okay, das hat aber, also du sagst nicht, das hat nichts mit der Erkrankung zu tun, sondern letztendlich ist die Beziehung und die Liebe erloschen. Ja, bloß, ja, so halb. Weil, sagen wir mal so, aufgrund ihrer Erkrankung, sie war Lehrerin, konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, hat sie sich ein anderes Betätigungsfeld gesucht. Und das waren Tiere. Wobei ich nichts dagegen habe, Tiere haben wir schon immer gehabt, Hunde, Katzen habe ich auch schon in Deutschland gehabt, bloß es artet bei ihr jetzt so sehr aus, dass in dem Haus, wo wir jetzt leben, wo es uns sowieso nicht sehr gut geht... Was eine Mietwohnung ist? Ein Miethaus ist. Also ein Mietshaus, ein Miethaus, ja, verstehe. Also zwei Etagen, aber die untere Etage, quasi Keller, ist total verrottet. Und wir leben in der oberen Etage. Wie viele Tiere hat sie denn jetzt? Sagen wir mal, im Augenblick, das wechselt immer. Im Augenblick so 20, 25 Hunde. Ach du lieber Himmel. Und die sind, die Hunde, ja, jetzt sag mal weiter. Und über 10 Katzen. Und die Tiere, wo leben die? Ja, eben überall. Und das ist halt das Problem. Auch in eurer Wohnung? Eben. Ach du lieber Gott. Die leben in der Wohnung, die Katzen auf dem Küchentisch. Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung? Das dürften so 80, 90 Quadratmeter, also dieses Obergeschoss jetzt, wo wir leben sein, ja. Und die Hunde sind, und die vielen Hunde und die Katzen sind Tag für Tag in dieser Wohnung. Richtig. Die sind natürlich auch im Untergeschoss und auch im in einem kleinen Umgarten, der so um das Haus herum ist. Ja. Aber sie sind in der Wohnung und vor allem in der Küche. Hier im Wohnzimmer, wo ich mich jetzt aufhalte, wo ich quasi mein eigenes reich aufgebaut habe, mein deutsches Satellitenfernsehen habe und meine Musiksachen und so weiter habe, lasse ich sie nicht rein. Aber wie hält man denn sowas aus? Ja, das ist eben das Problem. Nochmal eine Frage zu den Tieren. Du musst ja mit Hunden muss man ja mal rausgehen und so. Wer geht mit denen raus? Da geht keiner mit denen raus. Die werden in den Garten geschickt und kacken den Garten voll. Und nicht nur in den Garten, sie kacken auch in den Flur. Sie kacken auch auf den Küchenboden. Ach du Gott. Und ich bin da schon zigfach reingetreten, und auch manchmal ausgerutscht. Und da muss ich aber euch bestialisch stinken in der Wohnung. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich meine, es wird ja dann weggemacht. Na gut, aber ich würde wahrscheinlich umkippen, wenn ich zu euch in die Wohnung käme. Ja, ihr Bruder, der vor einigen Tagen auch hier war, hat auch gesagt, als er reingekommen ist, wenn er hier reinkommt, schon von dem Geruch, der sich in der ganzen Wohnung bildet, das könnte er kaum ertragen. So viele Tiere wollen auch sehr viel zu fressen haben. Wer zahlt das? Wie gesagt, meine Frau gehört dieser städtischen Hilfsorganisation an für Tiere und sie bekommt sehr viel Futter da umsonst von dieser Organisation, die sich auch von Spenden und so weiter ernährt, beziehungsweise auch bekommt abgelaufene oder gerade abzulaufende Lebensmittel von Supermärkten. Okay, das wird organisiert. Die sie dann immer abholt und Jetzt frage ich dich, du hast eigentlich keinen Bock mehr auf Portugal. Du hast eigentlich, ist diese Beziehung völlig kaputt oder erloschen. Ja. Du lebst in einem letztendlich unvorstellbaren Zustand, das mal ganz noch neutral. Und wir leben aneinander vorbei. Warum haust du nicht ab? Warum gehst du nicht zurück? Kommst du nicht zurück nach Deutschland? Ja, das ist eben das Problem. Wie will ich das finanziell bewerkstelligen? Ich muss leider zugeben, dass ich so ein bisschen auch ein Materialist bin. Ein was? Ein Materialist. Materialist, ja. Das heißt, ich habe sehr viele Dinge, sehr viele Sammlungen, tausende von Büchern, LPs, CDs, DVDs. Okay, du hast Sorgen, das hierher zu transportieren. Wie transportierst du das hierher, meinst du? Wie transportiere ich dich? Das ist das Erste. Ich meine, ich habe es ja umgekehrt von Deutschland auch nach Portugal transportiert. Ja, und dann trennst du dich halt von der Hälfte der Sachen. Ist doch egal. Man soll sowieso nicht so viele Sachen haben. Kann ich und will ich mich auch trennen. Ja. Trotzdem würde es schwierig sein, in Deutschland wieder in das Sozialsystem überhaupt reinzukommen. Glaube ich, aber gibt es sicher Mittel und Wege? Du hast ja die deutsche Staatsbürgerschaft noch und wenn du erstmal Hartz IV bekämst... Schon, aber die Rente... Entschuldigung. Ja? Ja, aber die Rente, die ich zum Beispiel jetzt bekomme, ja? Würde in Deutschland ganz anders behandelt werden. Die aber das ist doch eine deutsche Rente, die du... ...in vollen Umfang bekommen wie... Ich verstehe. Aber es ist ja eine deutsche Rente, die du beziehst. Es ist eine deutsche Rente, wobei da noch eine Firmenrente dazukommt. Hast du dich denn... halt in Deutschland anders hast du dich denn... werden, angerechnet werden, ich müsste Sozialabgaben zahlen. Ja, alles klar. Hast du dir das alles mal durchrechnen lassen und hat man dir einen Betrag gesagt, den du in Deutschland auf der Hand hättest? Also durchrechnen lassen habe ich mir das nicht, aber sie ist so gering, dass ich... da ungefähr auf einen Hartz-Satz ungefähr kommen sollte. Ich will dir mal sagen, da würde ich aber lieber so in Deutschland leben, als so, wie du in Portugal leben musst. Das ist doch kein Zustand. Du bist erst 56. Du kannst doch jetzt nicht dein ganzes Leben in so einem Umstand, in solchen Zuständen leben. Das ist doch grauenhaft. Da würde ich jetzt aber wirklich einen Schnitt machen und würde auch große Nachteile für mich in Kauf nehmen und dann nur raus. Ja. Ist nur die Frage, könntest du das mit deinem Gewissen vereinbaren, deine kranke Frau da so einfach allein zu lassen? Das wollte ich jetzt auch gerade noch ansprechen. Das ist natürlich das zweite Problem. Ne? Kann ich das eben moralisch... Das kann ich natürlich schwer beurteilen von außen. Das musst du sehen, wie kaputt die Beziehung ist und ob du sagen kannst, ja, auch unter den Umständen habe ich das Recht zu gehen. Sie ist wirklich sehr kaputt und es eskaliert auch und wir reden eigentlich kaum noch miteinander. Ich meine, sie macht mir zwar das Essen, habe ich erst dann allein hier im Wohnzimmer. Sie isst eh ihre eigenen Sachen in der Küche. Wir leben zusammen in einer Wohnung, aber quasi in zwei verschiedenen Welten. Also mir wird ganz, ich krieg Beklemmungen, wenn du mir das so erzählst, muss ich dir ehrlich sagen, Helmut. Ich kann das natürlich nicht richtig beurteilen mit der Beziehung. Glaube aber, dass man, wenn eine Beziehung wirklich kaputt ist, dann ist sie kaputt und man sollte auch nicht aus Mitleid dann zusammenbleiben. Dann werden sich andere Wege finden. Ich finde, du solltest das doch sehr, sehr intensiv dir überlegen und... Ja, ich überlege und zermartere mir den Kopf, aber ich habe halt Angst, allzu viel zu verlieren. Ich meine, ich habe schon sehr viel verloren. Eigentlich kannst du dich doch nur verbessern. Ja, wie gesagt, ich müsste nur wieder zurück und das kostet alles sehr viel Geld und dann erstmal eine Wohnung finden. Ist mir alles klar, Helmut, ist mir alles klar, dass man nicht mal mit dem Finger schnippt und das ist wieder gut. Das ist mir auch klar, deswegen vermeide ich mir ja auch den Kopf darüber. Jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Ja. Im Detail könnte man das natürlich nur in einem sehr intensiven Gespräch alles klären, was du gerade gesagt hast. Die Richtung, das sagt mir wirklich alle meine inneren Stimmen, die Richtung ist für dich Richtung Deutschland, finde ich. Versuch es zu klären und versuch es zu realisieren. Das ist meine Auffassung. Ich will nochmal zum Schluss sagen, also ich habe prinzipiell nichts gegen Tiere. Um das mal klar zu sagen. Ja, das habe ich schon verstanden. So haben wir es auch nicht aufgefasst. Und wenn meine Frau ein Hund hätte oder zwei Hunde und ich selbst liebe Katzen, habe ich nichts dagegen. Aber in dem Umfang, wie es halt passiert. Das ist ja auch nicht tiergerecht, die Tiere, so viele Tiere in so einer relativ dann doch kleinen Wohnung zu halten. Lieber Helmut, ich kann dir zunächst erstmal nicht viel mehr dazu sagen. Die Richtung meiner Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Ich wünsche dir eine gute und richtige Entscheidung für dein Leben. Und sag mal von hier aus schöne Grüße ins ferne Portugal und alles Gute wünsche ich dir. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Okay. Tschüss, Helmut. Ciao. Tschüss und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema: Ich will daraus. Brigitte 57. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Brigitte. Dummheit. Du sagst das auch? Ich will daraus? Ja, aus meinem Körper, aus meinem Leben will ich raus. Warum? Warum? Ich persönlich habe seit dem 29. Dezember die Diagnose Brustkrebs und hat sich festgestellt, leider, dass da Metastasenbildung ist. Bin jetzt operiert worden zum zweiten Mal heute, also gestern. Du bist operiert worden? Ja. Rufst du aus dem Krankenhaus an? Nein, ich bin schon wieder zu Hause. Es ist jetzt ambulant gewesen, die Operation. Mhm. War nur eine kleinere Sache. Aber so, das ist das eine. So. Gut, die Prognose ist nicht so gut. Ist auch okay, da kann ich mit umgehen, wenn ich dann gehen dürfte. Und das haben wir, ich und mein Mann, mir eigentlich immer versprochen, dass wir uns gegenseitig helfen, wenn der eine dann nicht mehr möchte. Aber es ist dann jetzt zusätzlich so, dass mein Mann selber erkrankt ist seit 5 Jahren. Ähnlich wie bei der Heidi hat er die Erkrankung. Ja. Und er möchte mich jetzt nicht verlieren. So. Was habt ihr euch denn da früher versprochen? Ihr wollt euch gegenseitig helfen. Was heißt das konkret? Ja, im Alter, wenn es dann mal so weit ist, dass einer so zu Pflegefall wird, dass wir uns gegenseitig helfen. Also helfen, nicht helfen zu sterben? Doch. Doch. Genau. Also das, bei der Selbsttötung zu helfen? Ja. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Gut, ich bin Krankenschwester und ich wüsste da schon, was man da machen müsste. Aber du gibst mir ein gutes Stichwort, du bist Krankenschwester. Das heißt, du kannst viel besser einschätzen als wir Normalmenschen. Wie es alle sind normale Menschen. Ja, klar, du weißt, wie ich es meine. Besteht denn, das ist ja bei der Krebserkrankung immer so eine Frage, hat man dir gesagt, es ist vollkommen aussichtslos, es gibt keine Heilung mehr? Nein, vollkommen. Das sagt keiner. Will ich ja auch gar nicht so annehmen. Ich will ja, dass die Krankheit weggeht, aber... Das möchtest du schon. Das möchte ich schon, natürlich. würde. Und die Chancen sind noch da, dass die Krankheit in den Griff bekommen? Ja, aber es heißt halt, ich muss jetzt erstmal die Chemotherapie abwarten, ob die anschlägt. Und wenn die anschlägt, dann ist der Prozentsatz natürlich wieder hoch oder höher. So. Ich verstehe. Das heißt, da sind noch viele Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind. Ja. Für mich ist das eigentlich jetzt auch gar nicht so sehr der Hauptgrund. Die Erkrankung ist jetzt nur der Auslöser, dass ich anrufe. Was? Mein Mann, der möchte das eigentlich nicht, dass ich so dich anrufe oder so, weil er mag das nicht, dass man da mit Fremden drüber spricht, über diese Probleme. Ich mache das jetzt heimlich. Du musst es ihm ja auch nicht erzählen. Also wenn deine Erkrankung nicht der Hauptgrund ist, warum? Was ist denn der Hauptgrund? Der Hauptgrund ist die Erkrankung meines Mannes. Ich habe für ihn ja bisher immer gesorgt. Mhm. So, und jetzt steht natürlich das große Fragezeichen, kann ich das noch weitermachen? Mhm. So. Und da kommt mein Mann natürlich wiederum nicht mit zurecht, weil er ja für mich da sein möchte. Jetzt, und da ist der Druck so groß, dass du die Sehnsucht hast, tot zu sein? Ja. Es ist einfach so, ich weiß auch nicht warum, weil ich bin eigentlich immer ein lustiger Mensch, ein singender Mensch. Und alle aufheitern und Troh spenden und jetzt geht das alles nicht mehr. Habt ihr Kinder? Ich habe drei Erwachsene. Drei erwachsene Kinder. Wie ist das Verhältnis zu den erwachsenen Kindern? Das Verhältnis ist gut, sehr gut eigentlich. Sehr gut. Ihr seht euch auch oft? Das weniger. Die wohnen in Köln, sind beruflich eingespannt, familiär eingespannt. Und wie viele Kilometer wohnst du entfernt von den Kindern? Circa 45 Kilometer. Ja, es geht ja noch. 45. Ja, das geht alles noch mal. Kann ja auch telefonisch. Es geht alles, aber sag mal, mit diesen Sachen. Du hast jetzt die Diagnose im Dezember bekommen. Ja, ist noch recht frech. Ja. Bis zum Dezember warst du da eigentlich recht hoffnungsvoll und eine frohe Natur und das hat dich völlig umgehauen jetzt. Ja, richtig. Ich glaube, es liegt auch daran, dass das so frisch ist und du auch noch unter dem Schock stehst und jetzt diese ganzen Fragen auf dich einprasseln. Ja, es ist einfach, wenn ich jetzt wirklich meinen Mann nicht mehr versorgen kann, und das geht ja bei ihm immer weiter, das ist eine schleichende Erkrankung, wie die Heidi schon sagte, die geht immer weiter, das ist Fakt. So. Musst du, und ich bin jetzt eine Belastung für meinen Mann, obwohl er doch selber krank ist. So, und das will ich doch. Ich will das nicht. Aber das wäre ja noch viel schlimmer, wenn du nicht mehr da wärst für deinen Mann. Wäre es ja ganz traurig für ihn. Darum zwingt er mich ja zum Leben, weil er das nicht will, weil er Angst davor hat, allein zu sein. Er zwingt dich zum Leben? Ja. Hast du bei ihm schon den Wunsch geäußert, dass du aus dem Leben gehen möchtest? Ja, wir haben das uns ja mal versprochen. Mhm. Ja. Das heißt, du könntest das auch machen? Ich könnte das theoretisch auch machen, ja. Auch praktisch. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich in so einer Phase drin, wo ich es auch machen würde. Darum rufe ich ja an, sonst würde ich ja gar nicht anrufen. Und als du das so gesagt hast zu deinem Mann, was hat denn genau dein Mann gesagt als Antwort? Er lächelt jetzt so ein bisschen darüber. Als wenn das Ganze, was wir uns ihm zur Ehe versprochen haben, als wenn das nur so ein Witz gewesen wäre. Und das ist natürlich auch schwierig für mich. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, er zwingt dich zum Leben. Wie meinst du das? Er liebt mich. Mein Mann liebt mich. So, ich liebe auch meinen Mann. Da gibt es gar kein Vertun. Eine gute Ehe. Ja. So, und deswegen haben wir uns ja auch dieses Versprechen gegeben am Anfang der Ehe. So. Und jetzt ist das aber alles nicht mehr wahr. Er will jetzt eigentlich, er will leben. Seitdem er mich hat, will er leben. Trotz seiner Krankheit. Wie lange hat er dich denn schon? Seit 10 Jahren. Ach so, das ist auch gar nicht so eine lange Ehe. nein. Das heißt, gemeinsame Kinder habt ihr dann? Nein, nein, das sind meine Kinder. Er hat gar keine Kinder. Weißt du, Brigitte, ich muss jetzt nochmal erstmal was zu dir sagen, bevor ich nochmal auf deinen Mann zu sprechen komme. Ja. Ich sag's jetzt mal wirklich so, wie ich es auch so empfinde. Ich finde, dass du jetzt zu früh die Flinte ins Korn wirfst. Ich glaube, und du hast es ja gerade selbst gesagt, da sind noch so viele Chancen und Möglichkeiten, dass es dir wieder besser geht. Vielleicht sogar, dass du wieder gesund wirst. Das ist richtig, aber bin ich dann noch derselbe Mensch? Bin ich noch mal echt so, wie ich vor ein paar Tagen ja, noch war? Kann ich ja ruhig sagen, vor ein paar Tagen. Das glaube ich schon. Warum? Vielleicht jemand sogar, der noch mehr Freude, eine Freude hat, weil er das Leben wertschätzt. Weißt du, sich das Leben zu nehmen, finde ich... Nein. Ich finde ich nicht moralisch verwerflich. Ich will dich ja gleich von vornherein sagen, damit wir da... Ja, weil das alle ja sagen. Nein, ich sag das aber nicht. Weil man nur unter Flüstern sagen darf. Nein, ich sag das nicht. Aber die Möglichkeit, die hast du immer noch. Jetzt ist das zu unternehmen noch viel zu früh, finde ich. Weil du noch nicht alle, für dich, nur für dich, für dein Leben noch nicht alles ausgeschöpft hast. Geht doch gar nicht um mich. Aber möchtest du denn nicht auch vielleicht wieder gut leben und schön leben und gesund werden? Doch, irgendwo schon. So. Irgendwo schon, ja. Das ist doch der Satz. Was meinst du, wie viele krebserkrankte Menschen uns jetzt zuhören? Ja, das weiß ich. So, und was meinst du, wie viele Menschen da auch schon durch die Hölle gegangen sind am Anfang, als es ihnen so schlecht ging, so wie dir? Aber ich stehe doch jetzt auf einer ganz anderen Seite. Das komme ich nicht mehr zurecht. Ich stand immer auf der Seite, der getröstet hat, so wie du. Du tröstest, du kannst helfen und das möchte ich auch. Ja, das kannst du ja auch weiterhin. Und jetzt kann ich das nicht und jetzt wird es aber irgendwo auch verlangt innerhalb der Familie. Ja. Weil die das nicht kapieren, dass ich jetzt Hilfe brauche erstmal in erster Linie. Wobei ich glaube, dass deine Kinder schon kapieren, wenn du Krebs hast, dass die das auch schon ernst nehmen. Ja, weißt du was? Du, natürlich brauchst du jetzt auch Trost und brauchst jemanden, der dir beisteht. Und das genau ist der Punkt. Du brauchst jemanden, der dir zur Seite steht und dich jetzt durch dieses wilde Fahrwasser etwas manövriert und wo du dich auch anlehnen kannst. Ja, da gibt es Gruppentherapien, aber ich brauche einen Menschen, der mir auch persönlich bei mir ist. So. Und genau darüber wirst du jetzt eine Beratung bekommen von meinem Psychologen. Dass du so einen Menschen an deine Seite bekommst. Ja. Über die Selbsttötung können wir uns dann noch später unterhalten, wenn alles nicht funktioniert hat. Ja. Ja, wirklich, meine ich ernst. Ich glaube, dass ich bin ja fast sicher, Brigitte, ich bin fast sicher, wenn du in einem halben Jahr, und ich hoffe es sehr für dich, wenn auch die Chemotherapien anschlagen, dass du zurückdenkst und sagst, Mann, ich war ganz schön unten, aber gut, dass ich es weiter durchgestanden habe und es gemacht habe. Das ist möglich. Das habe ich auch schon so vielen Menschen gesagt und habe sie dann doch sterben gesehen. Ja, aber es gibt auch so viele Menschen, denen man das sagt, die dann nicht sterben, die gesund werden oder viel, viel, viel später sterben. So, ja. Und du bist eine Frohnatur gewesen früher. Ja. So, jetzt appelliere ich mal an die Frohnatur in dir, dass du auch, wenn das Glas halb leer ist, dass du sagst, es ist halb voll. Weißt du? Ich möchte noch was oben drauf geben, das ist wieder ganz. Ja, gut. Siehst du. Ja. Liebe Brigitte, jetzt wirst du angerufen von meinem Psychologen wegen der Therapie. Ja. Und dann bitte ich dich sehr, das bald einzuleiten, da du schnell Hilfe brauchst, finde ich. Ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich an. Okay, danke. Von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja, danke. Tschüss. 1:39 haben wir, hier ist Steffi und Steffi ist 47. Und Steffi sagt auch, ich will da raus. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Steffi. Ja, schön, dass du da bist. Wo willst du raus? Ich möchte raus aus meiner Zwickmühle. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Moment. Ja, so bist du viel näher dran. so klangst du gerade ganz fern. Ja, ich versuche das gerade zu ändern irgendwie. Ja, also geh so nah wie möglich ran, dann verstehen wir dich besser. So, vielleicht klingt das so jetzt besser. So schon besser, ja. Ja. Also du willst raus aus deiner Zwickmühle. Ja, ich will raus aus meiner Zwickmühle. Ja, ich habe mich vor 3 Monaten räumlich von meinem Mann getrennt. Ja. Ja, emotional vielleicht noch nicht so ganz. Wie lange wart ihr verheiratet? Seit 17 Jahren sind wir verheiratet. 17 Jahre. Kinder? Ja, 2 Kinder haben wir, 2 gemeinsame Kinder. Und ich habe aber zuvor eine Tochter meines Mannes begleitet. Die habe ich kennengelernt, als sie 11 war. Mhm. Was heißt begleitet? Und, ja, ja. Großgezogen mit. Großgezogen mhm. mit, also, ja, emotional und ja, ja. Mhm. mit allem, was dazu gehört. Und eure Kinder, wie alt sind die? Die sind 9 und 13. 9 und 13. Und die mhm. leben bei dir? Ja. Sagst du mit einem kleinen Verzögern? Ja, weil unsere Vereinbarung war, dass sie eine Woche bei uns oder bei mir leben mhm. und eine Woche bei meinem Mann. Mhm. So, seit 3 Monaten bist du jetzt weg von deinem Mann. Ja. Und worin besteht jetzt die Zwickmühle? Die Zwickmühle ist, dass ja, es immer wieder Treffen gibt und Streitpunkte gibt und dass ich mich bloßgestellt fühle, dass er mir nachspioniert, dass er meine bekannten Freundinnen anruft, dass er meinen Vermieter anruft. Was war denn eigentlich der Grund eurer Trennung? Der Grund unserer Trennung lag bei mir, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Was hast du nicht mehr ertragen? Ja, also mein Mann ist krank. Er hat Depressionen, schwere Depressionen. Mhm. Und nimmt Medikamente. Ja. Dagegen und ja. Und er ist teilweise ziemlich aggressiv. Gab es Gewalt? Hat er dich geschlagen? Ja. Oft? Nein. Nein. Nein, nicht oft. Es waren ja. Aber ihr habt sehr aus Affekt heraus. Ja. Weil er einfach nicht mehr wusste, wohin mit sich. Mhm. Aber ihr habt sehr viel gestritten und es war sehr viel Aggression in der Luft. Ja, ganz viel. Ja. Und die Situation auch für die Kinder war ganz unerträglich. Mhm. Dass ich nicht anders wusste, als mich da irgendwie rauszuziehen und versucht habe, die Kinder mhm. auch da rauszuziehen. Mhm. Einfach um die Situation zu entspannen. Aber dennoch habt ihr die Regelung getroffen, eine Woche die Kinder da, eine Woche die Kinder bei dir. Ja, weil er einfach eine Aufgabe brauchte. Mhm. Er ist arbeitslos, hat keine andere Aufgabe, ja. findet auch nicht die Kraft, irgendwie sich was anderes zu suchen, wie mhm. auch immer. Jetzt versuch mir noch genauer, Steffi, die Zwickmühle zu erklären. Die Zwickmühle ist die, dass er bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich hat. Ja, diverse Arbeitslosigkeiten und durch die Depression. Ich will ihm einfach nicht noch weiter wehtun. Wenn du was machen würdest? Wenn ich ihm konkret sagen würde, ich möchte an der Ehe nicht mehr festhalten, ich möchte mich, ja. Aber hast du das denn nicht letztendlich schon gesagt, wenn du ausgezogen bist? Ja, hab ich eigentlich schon. Aber er hat er will es nicht begreifen. Er sagt, er liebt mich. Er will total daran festhalten. Er klammert sich daran. Mhm. Und diese Umklammerung, die macht mich krank. Mhm. Mhm. Und da habe ich versucht, mich daraus zu lösen. Ja, verstehe. Das heißt, der hat noch die Hoffnung oder klammert sich an die Illusion, dass ihr nochmal zusammenkommt und alles ist wie früher. Richtig, genau. Für dich ist das damals, aber... Damals, als er mich kennenlernte, war ich 22 mhm. oder 21 und da war ich kleines Mädchen, der hat mir die große, weite Welt gezeigt. Wir hatten eine wunderschöne Zeit, es war total klasse und ich habe auch ein total schlechtes Gewissen, Aber du sagst, dass ich ihn jetzt verlassen habe, weil er Hilfe braucht, aber sie nicht sucht und nicht findet, wie auch immer. Doch mal zu den Zeiten, 17 Jahre verheiratet und habt euch dann so früh kennengelernt. Ihr kennt euch dann also viel länger, als ihr verheiratet seid. Ja, richtig. Wie lange ist er denn schon erkrankt? Und wie lange geht das schon so, wie du es gerade beschrieben hast? Also ich habe den Eindruck, dass er bereits sehr viel früher erkrankt ist. Sagen Sie so, seit wann ist es für dich ein großes Problem? Ein großes Problem ist es für mich seit ungefähr 4 Jahren. Das ist natürlich schon eine sehr lange Zeit, wenn man das 4 Jahre aushält und dann keine Rettung findet, als denn zu sagen, Schluss, aus. Für dich, ist es denn für dich, so ganz für dich im Inneren, ist die Entscheidung klar, ich möchte da nie wieder zurück? Eigentlich schon, ja. Ich habe nur die Angst, dass es eskaliert. Eskalieren könnte bedeuten? Dass die Kinder drunter leiden. Wobei die wahrscheinlich jetzt auch schon viel gelitten haben in den letzten Jahren. Ja, ja, richtig. Deswegen habe ich ja den Schritt gemacht. Und die kriegen ja die jetzige Situation auch mit, die ja auch nicht gut ist. Ja. Er stellt dir nach, sagst du, er belästigt dich, er macht dieses, er macht jenes. Ja, er ruft meine sämtlichen bekannten Freunde an und versucht irgendwas rauszukriegen. Er ruft meinen Vermieter an oder spricht mit meinem Vermieter, um irgendwie mich da irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Er macht sogenannte, fällt es jetzt gerade nicht ein. Ja, aber ich krieg schon mit, was da los ist. Ich kann die Zwickmühle verstehen, in der du da hängst und dass du Angst hast. Was könnte denn passieren, wenn du jetzt ganz radikal ihm sagst, pass mal auf, das bleibt jetzt für immer, ich möchte nie wieder zu dir zurückkommen. Wir können den Kontakt so haben wegen der Kinder, aber ich möchte nie wieder deine Ehefrau sein. Was könnte passieren? Also er hat mir bereits gesagt, er kann nicht mehr die Kugel geben. Du dir? Oder er? Nein, sich? Er sich. Er sich. Ja. Ja, wenn ich sowas höre, kommt bei mir nicht Mitleid auf, sondern immer eher Zorn. Weil ich finde, man darf niemals einen, auch wenn man, auch die Erkrankung entschuldigt das nicht groß, finde ich, jemanden so, ein Partner ist in dem Sinne, jetzt in dem Fall, dich so unter Druck setzen. Das ist eine Erpressung. Das geht nicht. Dann soll er sich psychologische Hilfe suchen und sein Leben leben. Er darf nicht androhen, sich das Leben zu nehmen. Ist doch furchtbar. Aber das ist doch gerade der Punkt. Er hat bislang nicht die Hilfe gesucht und warum eigentlich sagt nicht? Mir, ich weiß ich nicht. Also er geht zu keinem Psychiater? Er geht zum Psychiater, also er geht zum Psychologen, um sich Tabletten verschreiben zu lassen für den nächsten Monat und damit er wieder klarkommt und das war's dann. Und er sagt von sich, ich bin völlig klar im Kopf und du bist falsch. Und alle anderen wollen mir was Böses. Ja. Nehmen wir mal an, stellen wir uns das mal abstrakt vor, es gäbe keinen, die Kinder wären nicht da. Wäre dann die Entscheidung für dich einfacher? Eindeutig. Dann würdest du nämlich wie entscheiden? Dann würde ich gehen, klar. Steffi, ich finde, du musst gehen. Ich finde, du musst gehen und du musst überlegen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, wie ihr das am besten mit und für die Kinder macht, dass die Kinder geschützt sind. Das kann ich jetzt natürlich nicht so in ein paar Minuten hier sagen, aber die Richtung darf natürlich nicht sein. Ich meine, du hast ja schon viel gemacht, du bist weg aus der Wohnung. Das ist ja schon wahnsinnig viel. Das zeigt ja, wie unter welchem Druck du stehst. Und wenn der dir das Leben so schwer macht mit all den Sachen, die du gerade beschrieben hast, ist das doch grauenhaft, ist doch kein Leben und das hat doch keine Perspektive. Würde der denn zusammen mit dir zu einer Eheberatung gehen, für dich nur im Hinterkopf, dass da geklärt wird, dass es nicht mehr geht? Das haben wir ja. Das haben wir die letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahre haben wir jetzt ja gemacht. Und das hat nicht gelöst. Nee. Ja. Nee, ich hatte den Eindruck, es kam nichts an. Von all dem, was ich gesagt habe, kam nichts an. Und ich habe mich vorgestern mit ihm getroffen, wieder in unserem ehemaligen gemeinsamen Haus, was ja sein Haus ist, wie auch immer. Und da waren wieder die gleichen Vorwürfe, da waren wieder die gleichen, und du hast mich belogen, und du hast dieses, und du hast jenes, und kannst du mir eigentlich mal sagen, warum und was und wieso und überhaupt? Schrecklich, da musst du raus. Ich würde dir raten, dir noch einen Fachmann an deine Seite zu holen, gerade jetzt für die Phase, wenn du dich wirklich trennst, dass du das mit psychologischer Beratung deinerseits zumindest machst, damit du stabil bist und auch eine Linie ein bisschen bekommst, gezeigt bekommst. Aber die Richtung muss sein, raus, weg da, Steffi. Ja, ich weiß, du wirst jetzt denken, der hat gut reden. Das ist mir völlig klar. Ich sage dir auch erstmal nur die grobe Richtung. Dass der Weg steinig ist, das weiß ich. Da das so kompliziert ist, werden wir auch dich jetzt gleich nochmal anrufen und in Ruhe nochmal im Hintergrund weiter beraten. Aber meine Grobeinschätzung habe ich dir jetzt gesagt. Ohne Wenn und Aber, da habe ich gar keine Bedenken. Okay. Liebe Steffi, bitte leg auf und wir melden uns gleich wieder. Danke dir. Von Herzen dir und deinen Kindern alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit der Sandra und die ist 26. Hallo Sandra. Hallo. Hallo. Sandra, du hast auch angerufen zum Thema Ich will da raus. Richtig. Wo raus? Aus meinem Übergewicht. Aus deinem Übergewicht? Ja. Erzähl mal, wie viel und wie groß? Ich bin so ungefähr 1,75 und wiege 185 Kilo. Das ist ein Tick zu viel. Das ist sogar ein großer Tick zu viel. Das muss man so sagen. Und du bist 26 Jahre alt. Ich bin 26 Jahre alt, genau. Wie lange bist du schon so übergewichtig? Also das wirklich extreme Übergewicht, das ist jetzt, 50 Kilo in 5 Jahren sind dazugekommen. Na gut, aber dann war es vorher auch schon ordentlich, ne? Ja, also schlank war ich nie. Also es ging so mit, ab 135 hat es mich gestört. Seitdem habe ich angefangen, da ein bisschen was gegen zu tun. Also aus meiner Initiative heraus. Vorher war das immer so auf den Wunsch meiner Eltern, die mich aufs Gewicht reduziert haben. Und seitdem ist es eigentlich nur noch kolossal nach oben gegangen. Wie viel verdrückst du so am Tag? Was isst du so? Sag mal so ein paar Beispiele. Also entweder wirklich absolut vorbildlich, dass ich so bei 1000 Kalorien bin, dass ich mich auch sehr gesund ernähre, oder eben so fast 30.000 Kalorien, die ich dann schon am Tag wegfuttern kann, wenn es denn sein muss. Also sind ja so Fressanfälle, kann das man sagen. Das ist richtig Binge-Eating, ja. Ja. Also so wie dieses Alzheimer-Bulimie nennt man das sehr gerne. Nennt man das so? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. 30.000 Kalorien, das sind ja Unmengen an Schokolade, Salami, Käse und Pizza. Richtig, das Hochkalorische und davon dann auch sehr viel. Und das behältst du dann auch alles in dir? Ja. Ja. Wie oft gibt es diese Fressanfälle? In letzter Zeit, also gerade um Weihnachten rum, das ist für mich psychisch immer sehr belastend, eben aufgrund meiner Familienverhältnisse, da mag also alle 2 Tage mindestens. Wie lebst du denn? Lebst du alleine? Nee, ich habe tatsächlich einen Freund. Ach, wie lange schon? Seit 5 Jahren. Und das funktioniert? Das funktioniert, noch. Hast du Angst, dass er, wenn du noch mehr zulegst, dass er geht? Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es so sein wird, ja. Es ist ja auch nicht nur das Problem, dass man übergewichtig ist, sondern gerade Menschen so in deiner Situation haben ja dann auch damit verbunden große seelische Probleme, was ja natürlich dann auch wieder auf so eine Beziehung sich niederschlägt. Also bei mir ist es genau die umgekehrte Sache. Ich habe seelische Probleme und deswegen das Übergewicht, aber das schlägt sich schon nieder, ja. Warum hast du seelische Probleme? Von Kindheit an, also ich habe einfach eine unglaublich grauenvolle Familie und das wird sich vermutlich auch da nicht mehr einrenken lassen. Grauenvolle Familie? Ja, das kann ich nicht beschreiben. Sag mal ein paar Stichworte, damit ich mir was vorstellen kann. Stichworte, also mein Vater meldet sich überhaupt nicht bei mir, hat mich von seinem Hochzeitsfoto runterretuschiert. Als ich klein war, hat er mich an den Ohren hochgezogen und vor eine Heizung geschmissen. Also körperliche Gewalt erfahren? Also körperliche Gewalt, aber diese psychische Gewalt, die war viel schlimmer. Also dass ich mit 5 Jahren wurde ich dann tatsächlich so ignoriert, dass ich mich mit 5 gefragt habe, ob ich tot bin. Dass ich, dass für mich kein Essen gedeckt wurde, dass ich nicht angesprochen wurde, ich nicht angeguckt wurde und ich tatsächlich nicht wusste, ob ich existiere. Und die Mutter? Ja, die hat so ein ganz zwiespältiges Verhältnis zu mir. Also da kommen dann so Sprüche, es ging dann, ich habe auch eine Schwester und die hatte dann erzählt von einem Freund, der dann von Kollegen Nacktfotos anfordert, damit er die retuschieren kann. Und ihr Spruch war dann dazu, dann soll er mal sowas wie Sandra retuschieren, da hätte er echt ordentlich was zu tun. Wie hat deine Mutter sich denn verhalten, als du Kind warst und dein Vater dich so gequält hat? Gar nicht. Sie hat es hingenommen. Also völlig passiv. Da war auch, was mir als Kind hier aufgefallen ist, überhaupt keinerlei Kommunikation zwischen meinen Eltern. Mhm. Die Kommunikation lief immer nur über uns Kinder. Es gab 2 Kinder, du und deine Schwester? Ja. Und ist die Schwester auch so behandelt worden wie du? Nee, das ist eigentlich eher so die in Schutz genommen wurde. Mhm. Also ich war das schwarze Schaf und sie war eigentlich immer so diejenige, die dann so hochgestellt wurde. Und die hat sich auch viel weniger getraut als ich. Ich war früher dann früh schon sehr selbstständig, weil ich viele Dinge da einfach alleine gemacht habe. Ich habe nicht nachgefragt, habe eigentlich auch so nach außen hin bin ich so sehr selbstbewusst und habe alles für mich dann geregelt. Aber letzten Endes stelle ich jetzt im Nachhinein halt fest, dass ich das nicht im Ansatz bin. Also bist du die Ältere von euch beiden? Ja. Ja. Gab es auch sexuellen Missbrauch? Nein. Das Gott sei Dank nicht. Also nicht in der Familie. Also ich habe auch sexuellen Missbrauch erfahren, aber nicht in der Familie. Mhm. So, das heißt, dann wird einem ja schon einiges klar, nur aufgrund der wenigen Stichworte, die du gesagt hast jetzt, was da für eine seelische Qual oder was da auf dir lastet aufgrund der Vergangenheit. Hast du denn versucht, von Seiten der Seele dich schon mal zu therapieren zu lassen? Also ich war 2007 in der Therapie, eben aufgrund dessen, weil ich auch als Borderlinerin eingestuft bin. Mhm. Und das Borderline hatte ich ganz gut im Griff. Nur ich habe auch mal versucht, mich jetzt irgendwie therapeutisch nochmal in Behandlung zu begeben. Suche seit 2 Jahren eine Therapie und ich werde immer nur vertröstet und wir haben keinen Platz und rufen sie in 3 Wochen nochmal an. Und dann höre ich aber auch eigentlich so nach 4-5 Wochen dann wieder auf mit der Suche, weil ich einfach auch dann nicht die Energie habe, mich da reinzuhängen. Wobei du ja sehr reflektiert bist und dir wahrscheinlich völlig klar ist, dass dieser Knoten nur von der Seite zu lösen ist. Auch eben die Problematik des Übergewichts. Richtig. Wahrscheinlich könnte man vielleicht sagen, dass wenn es dir seelisch besser geht, dass es dir dann eben auch besser geht mit dem Essen und du nicht mehr diese Fressattacken bekommst. Und das glaube ich auch. Mhm. Das heißt, eigentlich muss alles daran gesetzt werden, dass du wieder oder doch in eine Therapie kommst. Hast du denn vielleicht an eine stationäre Behandlung schon mal gedacht? Also da ich jetzt übernächsten Monat wieder mit einem Studium anfange, glaube ich nicht, dass ich jetzt nochmal stationär. Also ich habe dann einen Reha-Antrag ausgefüllt, das wurde alles abgelehnt. Das in Eigenregie zu probieren, eben mit Gewichtsabnahme, das läuft ja irgendwie gar nicht. Und da ist tatsächlich auch mein Wunsch, ist eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen, was aus der jetzigen Perspektive ja gar nicht machbar ist. Nee, finde ich natürlich auch toll, wenn man Wünsche hat und Ziele hat. Aber dafür musst du ja auch was machen. Dafür musst du was tun. Da musst du erstmal gesund werden. An der Seele gesund werden. Richtig. Du fängst ein Studium an. Was wirst du studieren? Ich werde einen Master machen, Pädagogik. Ah ja. Mhm. Gut, dann muss es halt eine ambulante Maßnahme sein. Aber es muss eine sein. Und du musst es wirklich auch durchziehen, dich anzumelden. Und wenn du auch eine Zeit lang warten musst. Aber du musst es machen. Okay. Es gibt gar keine andere Lösung, gar keinen anderen Rat. Das wirst du letztendlich auch wissen, wenn du objektiv deinen Fall dir anguckst. Na, objektiv geht ja nicht. Aber nee, das geht ja schon gar nicht mehr. Aber wenn man also von außen betrachtet, ist das erstmal für mich eine ganz klare Sache, dass du das so angehen musst. Dass sich die andere Geschichte mit dem Übergewicht dann, sagen wir mal, ja, vielleicht bereinigt. Ja, ja. Ist, oder dass sich das mildert, das Problem. Da bin ich fast sicher. Von wegen Wartezeiten, ich weiß, das ist immer ein übles und ein kompliziertes Thema. Rufen wir dich gleich auch nochmal an, dann kriegst du noch eine Fachberatung von meinem Psychologen hier vor Ort. Wunderbar, danke schön. Sehr, sehr gerne. Sandra, dann wünsche ich viel Glück und alles danke. Gute und guten Start auch ins Studium und viel Erfolg dann bei der hoffentlich baldigen Therapie. Alles klar, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr sehr gerne schon ab 0 Uhr anrufen. Um 1 geht's dann los hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.